Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Ich und Stefan haben uns noch überlegt, wir rezensieren noch ein berühmtes und ein beliebtes Spiel, bei dem man auf einem Brett genagelten Pfeil dreht, um dann Füße und Hände auf gefärbte Flächen zu legen. Ja. Wie hieß das gleich noch? Your feet and hands go down, but you gotta stay up. Twister, the hottest game around. Stimmt. Gibt auch ein Eis, das so heißt, ne? Ja, das habe ich immer nie gemocht. Ich wollte aber Magnum fand ich mal besser. Ich war immer so der Erdbeer-Nuki-Typ. Ja. Aber kommen wir eigentlich zum eigentlichen Filmischen, und zwar Twister. Ja, und zwar Twisters, die Nacht der Wirbelstürme von 1989. Nein, das war die Komödie von 1996. Eine TV-Produktion, die ich damals bei meiner Oma gesehen habe. Ich war 9. Du redest aber von Twisters, die Nacht der Wirbelstürme von 1996. Ja, sag ich doch. Du hast 89 gesagt. Ja, da war die Komödie. Ich habe das gerade verwechselt. Das war die mit Harry Dean Stanton. Es gibt nämlich mehrere Twister. Filme, ja, und aber eigentlich, worum es geht, ist ja, dass Twister, der Twister von Jan de Bont eigentlich ein riesen Blockbuster war und danach natürlich auch noch Unmengen andere Filme kamen, aber das stimmt in dem Fall nicht, weil nämlich der Twister, die Nacht der Wirbelstürme eher kam. Raus. Und jetzt erzähle ich euch was aus meiner Kindheit. Ich durfte immer zu meiner Oma fahren in den Sommerferien und im Sommer 96, wie gesagt, ich war 9 Jahre alt, kam Jan de Bonts Twister ins Kino. Meine Oma hat mir damals immer erlaubt, in Sommerferien viel Fernsehen zu schauen, hat auch mal gerne tagsüber viel Fernsehen geschaut. Da habe ich immer so Sendungen gesehen, so Spielrate-Sendungen und so schöne Klassiker-Krimis, die tagsüber beim Frühstücksfernsehen liefen. Und da kam den ganzen Tag, ich glaube Sat.1 war das, weiß nicht mehr genau, ein Privatsender, kam den ganzen Tag Special von früh bis spät, wo die noch richtig diese Hollywood-Filme rund um die Uhr im Fernsehen, der neueste Film, ich glaube das war auch der Sommer, wo Michael Jacksons Ghosts, wo Stan Winston die Effekte gemacht hat, dieser Kurzfilm, da kam die exklusive Weltpremiere im Fernsehen. Das war tagelang vorher angekündigt. Auf jeden Fall kam da Twister von Jan de Bont ins Kino. Durfte ich noch nicht sehen. War damals ja erst 9, war ab 12. Wer ist Jan de Bont, fragen jetzt einige. Das ist der den ersten Speed gemacht hat mit Keanu Reeves. Das war richtig gut. Sein Regiedebüt, weil er ja eigentlich Kameramann ist. Von wem, fragen wir euch. Wenn ihr diese Frage beantworten könnt, bekommt ihr unsere nächste DVD oder Blu-ray zugeschickt. Das ist unser Gewinnspiel, versteckt in Twister. Also die Blu-ray, die wir schlecht fanden. Na, das soll man nicht sagen, da ruft keiner an. Oder wir haben gar keine Hotline, schreibt uns eine Mail. Auf jeden Fall Twister. Bill Paxton und Helen Hunt in Hauptrollen. Bill Paxton, der hat ein Jahr später in Titanic die erste einführende Nebenrolle gespielt und ist natürlich auch ein Liebling von James Cameron. Wieso sagen wir jetzt James Cameron, wenn er gar nicht Regie geführt hat? Ja, weil die Gail Ann Hurd, die damals seine Lebensgefährtin war, hat bei Twister auch mitproduziert. Ja, also Terminator mitproduziert und Aliens und The Abyss. So, kurz die letzte Verlinkung zu The Abyss und zu Cameron. Benthic Petroleum, das ist Benedicts heimliche Gasfirma, die er nebenbei betreibt, dass er sich seine ganzen DVDs kaufen kann. Da gibt's auch einen Öllaster in Twister, der dann durch die Luft fliegt. Da steht auch Benthic Petroleum drauf. Also so. Und wo taucht der Name aber nochmal auf? Das hattest du jetzt nicht ganz genau erklärt. Das war jetzt bei The Abyss. Ja, bei The Abyss. Und ich glaube, bei Terminator 2 gibt's einen Laster, der auch irgendwie rumsteht und in die Luft fliegt mit Benthic Petroleum. Und wir, oder Stefan vermutet, es ist Gail Ann Hurd, die dort die Verbindung ist. Ja, die hat sich einen Laster gebaut und hat ihn in allen Filmen hingestellt, der ist immer wieder umgefallen. Auf jeden Fall Twister. Der Film war damals ja ein Riesenerfolg, hatte damals bahnbrechende Effekte, CGI-Effekte, diese Wirbelstürme, diese Tornados. Auch wieder Häuser aufgebrochen werden und zersäbelt werden von den Wirbelstürmen, das ist schon sehr eindrücklich gemacht. Ganz kurz zur Story. Es gibt ein Forscherteam, das mithilfe von kleinen Videokuppeln, also es sind so kleine Videokuppeln, so kleine Perlen mit so Propellern drauf und die lagern die kistenweise und tun die in ihre Expeditionstrucks mitnehmen und fahren direkt in das Zentrum der USA, wo die meisten Tornados immer gesichtet werden und wollen der Seele des Tornados auf den Grund gehen, wollen wissen, wie der Tornado denkt, ich überspitze das jetzt, und wollen diese Kugeln da reinfliegen lassen und fahren also richtig nahe an die an die Tornados, an die Twisters hin? Natürlich zur Prävention im Nachgang, um wenn man weiß, wie ein Twister, wie ein Wirbel schon funktioniert, in etwa kann man ihn vielleicht auch besser voraussagen und dann ein besseres Vorwarnsystem möglicherweise entwickeln. Und natürlich gibt es dann auch noch die Guten, also Bill Paxton, der ja aber eigentlich erst wieder dazustößt, denn seine noch Ehefrau, bald sein sollende Ex-Frau, betreibt dieses Geschäft noch, also dieses Twister Hunter, diese Jäger nach diesem Wirbelsturm, die mit ihren Buddies durch die Gegend zieht und einen Wirbelsturm nach dem nächsten jagt und dieses abenteuerliche Leben führt, um eben dann diese Daten ranzukommen. Und Bill Paxton hat sich aus diesem Leben eigentlich schon verabschiedet, hat sich von ihr getrennt und führt nun ein konservativeres Leben, sagen wir mal, bringt auch seine neue Flamme gleich mit und geht Helen Hunt auf den Sack, dass sie gefälligst mal die Scheidungsurkunde unterzeichnen soll, damit er endlich seine neue vor Gott ehelichen darf. Und das ist erstmal die Anfangssituation. Und dann ist aber Bill Paxton gleich wieder gepackt von dieser ganzen Spannung und der Atmosphäre und lässt sich da spontan mit reinziehen. Er heißt übrigens Bill Harding in dem Film und Helen Hunt heißt Joe Harding. Dr. Joe Harding. Jamie Gertz spielt Dr. Melissa Reeves, das ist die neue Flamme von ihm, die ist dann später übrigens irgendeiner Sitcom aufgetaucht, ich weiß gar nicht mehr welche, als Hauptdarstellerin. Und Carrie Elves, ist es nicht der aus Saw? Das ist wahrscheinlich der doch auch die Frau, die Helen Hunt dann irgendwie was von ihr will. Also es spielt auf jeden Fall, glaube ich, auch das ist glaube ich, der Widersacher. Jetzt muss ich kurz gucken. Es gibt auf jeden Fall einen Widersacher. Mit Carrie Elves bin ich jetzt nicht vertraut, aber ich bin mit Philip Seymour Hoffman vertraut. Philip Seymour Hoffman in Twister, oh Gott. Der eine frühe Blockbuster-Rolle spielt. Wahnsinn. Als kleiner, dicklicher Nerd macht er gut, kann man mal so sagen. Ein Jahr später kam Boogie Nights raus, das war dann sein Durchbruch, ne? Ja, dann zumindest mit Top und Bauchfrei hat er da auf jeden Fall Eindrücke hinterlassen. Jedenfalls gibt es erstmal diese Liebesdreiecksbeziehung, sag ich mal. Und dann natürlich noch die Konkurrenzgeschichte, denn da gibt es natürlich noch die bösen Leute, die mit schwarzen Trucks fahren. Also das ist so eine Hippie-Truppe von Helen Hunt, die haben alle so durchgewürfelt, irgendwelche coolen Retro-Trucks, irgendwie mit viel Gebimmel dran und hier irgendwie einen Disco-Kugel im Auto und alles sehr, sehr handmade zusammengefriemelt und gefummelt und die Technik auch alles irgendwie Marke Eigenbau. Und dann kommt die böse Konkurrenz, die die Pläne geklaut haben und genau die gleichen Perlen entwickelt haben und denen eben zuvorkommen wollen. Das sind richtige Typen, die kommen halt in FBI-Trucks, in diesen schwarzen... Die Spießer-Mercedes-Trucks, genau. Ja, genau. Ich weiß, in Mercedes war es nicht, es war glaube ich in Amerika, aber diese schwarzen, berühmten Trucks, gleich 10 Stück in der Reihe, die fahren immer in einer geraden Linie, wie das immer so ist, hintereinander her, mit einem Abstand von einem halben Meter irgendwie von Auto zu Auto. Und natürlich sind die absoluten Hightech-Cracker, die haben alles dabei. Und selbstverständlich sind sie sofort unsympathisch und wir freuen uns natürlich über jeden Fortschritt in Helen Hunt und Bill Paxton in ihren Räumen dort verbuchen. Man jagt eben jetzt die Tornados und daraus entspinnt sich eigentlich, ist der Plot völlig Banane, denn hier geht es wirklich einfach nur um Technik, Hardware, Heavy Metal Effekte. Es gibt eine super Szene in Twister, die ist mir für immer in Erinnerung geblieben, und zwar sind die im Autokino. Also es ist ein sehr amerikanischer Film und es ist auch für ein amerikanisches Publikum damals auch klar sehr erfolgreicher Film gewesen. Die können sich damit identifizieren, wie es in den Südstaaten oder im mittleren Westen abgeht, wo es eben flach ist, wo Tornadogefahr ist, wo die Menschen eben ihre Hütten, ihre Häuser aus Holz bauen, die nicht so betuchten, keinen Keller haben, wo sie sich verschanzen können, sondern dass die Bleibe. Auch Katastrophenschutz USA, ein bisschen in Schutz nehmen jetzt die Leute, von heute auf morgen deine Existenz wie weggeblasen sein kann. Und für diese Leute ist der Film wie gemacht. So, ein Autokino im Jahr 1996 ist definitiv ein Relikt, weil die letzten Autokinos, auch Genre-Autokinos mit B- und C-Filmen, die sind in den 80ern verschwunden und alles, was danach kam, war Retro. So, und hier wird halt noch ein Autokino installiert und ich bin mir ziemlich sicher, dass da Stanley Kubrick's Shining läuft. Bin ich mir ziemlich sicher, ja. Und zwar, wo es nachts ruhig ist, düster, und diese Mädchen durch den Gang fahren und hier den Jungen. Der Junge fährt, die Zwillingsmädchen, das ist die Szene. Und es ist ganz ruhig und die Ruhe vor dem Sturm und dann kommt auch so ein Tornado und pustet die komplette Leinwand weg. Wahnsinnig tolle Szene. Und die Projektion dann noch in den Tornado rein. Man sieht noch ein bisschen ganz sein, das ist großartig gemacht. Ja, das ist ganz großartig gemacht, ja. Und dann kommt halt auch noch diese, das ist die gleiche Stelle, wo dann diese berühmte Radkappenszene kommt. Es gibt ja so, es gab immer Geschichten, die haben die Leute von Twister erzählt, als der Film noch neu war, man hat ihn vielleicht selber noch nicht gesehen. Ja, und dann fliegen die Radkappen da und sensen da durch. Oder dann dieser Spruch, ja, ach, da guck mal, da fliegt eine Kuh. Und er sagt, ja, das ist die gleiche von eben, bla bla bla. Das waren so Sachen, das war auch so ein Mythos, wurde darum gebaut. Das war ja noch nicht so einfach. Auch ich war damals, konnte den ja nicht im Kino sehen. Aber irgendwie hat man dann auch in der Schule und so weiter, haben da viele schon von gesprochen. Ja, das war schon so ein Kultfilm, Twister. Ja. Und als ich damals 9 war und bei meiner Oma den, also die Werbung, die Promotion im Fernsehen sehen durfte, kam im Fernsehen der Film Twisters, die Nacht der Wirbelstürme. Und das war ein B-Movie-Fernsehfilm aus dem selben Jahr, aber der war schon fertig gedreht. Da kam also ein halbes Jahr vor Twister ins Kino kam, haben die den schnell abgedreht. Und ich kann mich erinnern, ich habe den habe ich im Fernsehen gucken dürfen, obwohl der ab 12 war, weil ich so geflasht war, so gebannt von dieser Tornado-Kraft, die da gerade durchfliegt. Und ich glaube, ich bin dann auch, das war im Sommer, rausgegangen, ohne Witz, und habe auf dem Feld in Thüringen geguckt bei meiner Oma, ob da nicht gleich so ein Twister kommt oder ob ich vielleicht irgendwas am Himmel sehe. Also diese Faszination für diese Naturgewalt, für dieses Großartige, das war in mir 9-Jährigen damals drin. Das war perfektes Kinderkino irgendwie. Twister löste dann eine unglaubliche Menge an Fahrwasserprodukten aus. Da gab es dann TV-Zweiteiler amerikanische, wo dann auch, was eigentlich schon so ein bisschen vorwegnahm, was dann später mit Day After Tomorrow kam von Roland Emmerich. Da wurde dann jede mögliche Naturkatastrophe genommen, die dann auf irgendeine Großstadt der USA losgelassen wurde. Und aber auch Wirbelstürme, und dann man nahm irgendwann dieses Thema der Sturm und dann noch irgendwie eine Familienkonstellation, ganz typisch emotionale Geschichten, die halt dann zu einem Zweiteiler mit miserablen Effekten eben fürs Fernsehen produziert wurden. Und Wolfgang Petersens Der Sturm, der war aber gut, der kam 2000 mit George Clooney, Mark Wahlberg, den durfte ich dann im Kino sehen, der war auch großartig, Der Sturm. Wobei der eben nicht so als Katastrophenfilm funktioniert, weil dort eben nur diese kleine Stelle des Bootes, das Boot als Handlungsort, aber keine größere Bedrohung für mehrere Menschen besteht. Also würde ich da jetzt nicht vergleichend mit reinnehmen, weil es eben doch auf diese kleine Gruppe von Menschen lediglich bezogen ist. Das stimmt, aber es war nichtsdestotrotz ein effektreicher, guter Kinofilm für einen Katastrophenfilm. Ein letztes Beispiel, also ein jüngeres Beispiel wäre ja dann schon mal zum Beispiel dieser miese, also ich kann es nicht sagen, ich habe nicht gesehen, ich will ihn nicht sehen, Geostorm. Spielt da Ed Harris mit? Jared Butler, glaube ich. Will jetzt aber auch das gar nicht weiter was dazu sagen, weil ich eigentlich noch was anderes mit dem Film vorhabe, weil ich dem Film ja vorwerfe und vielleicht wird das sogar in den Credits genannt, ich habe noch nicht gesehen. Aber nach dem Trailer und Inhalten zu rechnen, ist es ein Remake von Roland Emmerichs ersten Film, das Arche Noah-Prinzip. Und das Witzige ist ja, dass Dean Devlin den Film, glaube ich, sogar inszeniert hat, der ja Produzent von Roland Emmerich ist, die auch zusammen eben Stargate und Independence Day gemacht haben. Und da dachte ich mir so, um Himmels Willen, ist das doch bitte jetzt kein Remake von Roland Emmerichs einzigen wirklich ernsten Film. Naja, das stimmt nicht ganz, aber zumindest sein wirklich großartigen Debüt, den er an der HFF gedreht hat in München, ist wahrscheinlich ein Remake. Also das werde ich noch irgendwann mal unter die Lupe nehmen. Twister, wir hatten gerade noch über, ist eigentlich schon auch ein historischer Film, weil Stefan sagt es und wir recherchiert und hatten recht. Das ist die allererste DVD, die jemals rauskam, und zwar im Juni 99. Ist also tatsächlich auch dort ein Home-Video-System-Meilenstein in der Veröffentlichung. Und nur mal so nebenbei können wir noch sagen, dass die letzte VHS im Übrigen im Jahr 2009 vertrieben wurde. Und der letzte Film, der dort auf, also man sagt, der letzte Hollywood-Film, der 2009 auf Band, auf VHS noch geknallt wurde. David Cronenbergs A History of Violence. Nee, im Jahr 2006. Das war 2006, genau. Okay. Und bis 2008 wurden noch VHS-Kassetten vertrieben und dann war Cut. Also hier mal kurz medienhistorisch der Abgleich zwischen den Formaten. Ja, ich habe den ersten Speed wieder gesehen. Jan de Bond, ich meine, die Action-Sequenzen in Twister mit den Trucks, wie du gesagt hast, wie die da durch die Pampa heizen, das ist schon großartig gemacht. Das ist ein reiner Actionfilm. Das ist auch super aufgenommen. Allein schon, es passiert ja nichts, nur die Autos fahren, aber wie die Hubschrauber da drüber gehen mit den Kameras und dann natürlich noch der Score dazu, der auch sehr pumpend, sehr, sehr, sehr kinetisch ist, der Score von Mark Mancina, passt einfach wunderbar zusammen und auch diese weiten Landschaften. Und das war immer das Problem, wenn du dann gesagt hast, ja, Twister ist im Kino, hast kein Geld oder kommst nicht hin, guckst dir halt im Fernsehen jetzt den TV-Film an und dann hast du diese statische Kamera, wo sich nichts bewegt und dann irgendwie noch so ein ganz schlechter Synthesizer-Soundtrack ohne Motivation dazu gedichtet wurde. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Da kann man an Twister, kann man wunderbar diese Abklatschfilme eigentlich mal analysieren, weil das ist, da ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Also Twister hat eine sehr gute Optik. Jan de Bond als Actionregisseur hat ein sehr gutes Auge für Dimensionen, sage ich mal, also den Horizont, diese weiten Ebenen der USA, wie die ausgeleuchtet sind. Das ist schon sehr eindrucksvoll, den kann man im Kino gut sehen. Und letztmalig auf meine Oma zurückzukommen, diesen Twisters, den ich im Fernsehen gesehen habe, das war ja so ein Fahrwasserprodukt oder so ein Vorklapp als TV. Da kommt in einer einzigen Einstellung, kommt, wenn so ein Junge verängstigt oben im ersten Stock aus dem Haus aus dem Fenster blickt und irgendwo ganz weit hinten sieht er so einen kleinen schwarzen Schlauch tanzen. Das ist der einzige Twister, den einzigen Wirbelsturm, den man in dieser Fernsehfilmfassung sieht. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich habe als Junge immer auf den Twister gewartet, wann der endlich kommt. Und du siehst immer bloß irgendwas rumflattern oder irgendwo Wind hat einmal im Föhn hingehalten und irgendwelche panischen, kreischenden, hysterischen, schreienden Gesichter im Keller, aber du siehst nie die Twister. Und das war damals bei Jan de Bonds Twister der Sensation, dass du diese ganzen animierten, computeranimierten Wirbelstürme siehst, wie die da die Landschaft kaputt fetzen. Das war großartig gemacht. Ich finde es heute noch eindrucksvoll, auch wenn der Film zugegebenermaßen ziemlich hohl ist. Ist eigentlich eine Liebesgeschichte, der Film. So wie Jurassic Park auch, es ist eine Liebesgeschichte. Ja. Drehbuch Michael Crichton. Sind wir wieder dabei. Jan de Bond hat dann wirklich eigentlich schnell seine Regiekarriere beendet. Er hat noch drei weitere Filme danach gemacht, und zwar Speed 2 Cruise Control, ein Riesenflop, den er mitproduziert hat und sich da, glaube ich, sehr in die Nesseln gesetzt hat. Gar nicht so schlecht ist das Remake von Bis das Blut gefriert, das Geisterschloss mit Liam Neeson. Finde ich, ist eine ganz atmosphärische Geschichte, kann man machen. Und über Lara Croft Tomb Raider, da darf jetzt jeder denken, was er will drüber. War auch noch, glaube ich, ein ganz gut handgemacht wollender Actionfilm eigentlich, aber ich habe keine wirklich guten Erinnerungen an Lara Croft Tomb Raider. Ich weiß, dass im zweiten Teil Tisch mitgespielt hat und das soll was sein. Das war doch der hier, die Wiege des Lebens. Ach so, das ist sogar der zweite Teil, den er gedreht hat. Jetzt müssen wir einmal kurz... Wir gucken live nach. Wir gucken einmal ganz kurz nach, ob das tatsächlich stimmt. Ja. Es ist der zweite Teil, denn den ersten hat nämlich Simon West inszeniert. Oh, und Simon West wieder. Keiner hat dir gesagt, dass Simon West ein guter Regisseur ist. Ich muss dazu nochmal sagen, ich finde Con Air wirklich klasse, auch wenn das so eine Art Guilty Pleasure ist. Das ist eigentlich auch eine Gurke, aber das ist eine verdammt gute Gurke. So, und dann war's das. Aber wir reden jetzt nicht über Simon West, sondern über... Prinzipiell war das jetzt eine ziemlich dürftige Review. Wir haben einfach mal unsere Gedanken zu Twister zum Besten gebracht. Ja, die war nicht dürftig. Ich fand, das ist meisterlich, was wir hier machen. Ja, ich nehme das mal so hin. Ich will meine Einstellung dazu so in deiner... Es ist so ein typischer, um das abzuschließen, vielleicht so ein typischer 90er-Jahre-Action-Blockbuster, wo so ein bisschen Wissenschaften reinspielt und Naturgewalt. Also wirklich in dem Fahrwasser Jurassic Park und dem nächsten grandiosen Film, der gleich noch von uns kommt, nämlich Kongo. Und damit over and out.